Moin Internet, ihr hört Folge 146 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Ich habe es gerade schon vor 30 Sekunden gesagt, wir haben heute ein volles Programm und eigentlich wäre es ja fast noch voller, denn Tag der Aufnahme ist der 18. Juni. Wenn ihr das hört, ist der 19. Juni und zwei Tage später erscheint Shadow of the Erdtree, der Elden Ring DLC, für den sowohl Christina als auch ich ziemlich hyped sind tatsächlich. Ah, ja. Und ich konnte es schon spielen. Ich habe da für Spiegel Online einen Ersteindruck dazu verfasst. 15 Stunden im Spiel. Gibt es jetzt online zu lesen, packe ich natürlich gerne den Link in die Shownotes, wie gehabt. Aber im Sinne der Kollegialität und weil ich mit Christina gemeinsam dieses Spiel, diese Erweiterung abhypen möchte, werde ich heute nicht darüber sprechen. Das ist sehr nett von dir. Ja, richtig, richtig. Und obwohl quasi das Embargo heute gefallen ist, vor 4 Stunden mehr oder weniger, ich könnte also schon über die ersten paar Stunden des Spiels sprechen, aber nein, wir werden das gemeinsam erleben. Wir haben uns auch vorhin schon im Vorgespräch darauf geeinigt, oder ich habe quasi angeboten, dass ich sozusagen jetzt aufhöre zu spielen, damit wir dann gemeinsam, zumindest im Voice-Chat auf der Xbox, dann dieses Spiel erleben können und ich quasi nochmal meine ersten Eindrücke gespiegelt bekomme von Christina und gucke, ob das auch so zutrifft, meine Eindrücke. Und ich habe schon sehr Bock drauf, muss ich sagen. Ich auch. Und es sind ja auch nur noch 2 Tage. Oh, richtig. Quasi einer, wenn man das hört. Ja. Und also, das wird halt auch safe mein Spiel für die nächste Folge dann, weil ich werde nicht on top noch andere Sachen spielen können. Oh mein Gott, aber du hast es vorhin so angesprochen, ich habe ja ein NG Plus gestartet, ich musste erst noch dahin kommen und ich dachte die ganze Zeit, ach mein Gott, eine Woche noch. Aber übermorgen. Ach. Übermorgen ist es soweit, ja. Dann geht's endlich los, geht's endlich in die Schattenlande, in die Shadowlands. Der einzige Nachteil, dass ich jetzt schon spielen konnte, weil ich muss ja auch Screenshots machen für den Artikel, ich muss natürlich für den Spiegel auf Deutsch spielen. Oh. Zum Glück englische Sprachausgabe, aber das war schon ein bisschen weird, das auf Deutsch zu spielen. Natürlich kein Shade an Leute, die es generell ihre Spiele auf Deutsch spielen. Aber wenn man quasi, weiß ich nicht, so wie du und ich insgesamt vielleicht 500 Stunden in diversen Dark Souls, Bloodborns, Elden Rings verbracht hat, auf Englisch, es ist schon ein bisschen weird, das auf Deutsch zu spielen auf einmal. Aber alles für, ja. Das Geld. Alles, das Geld, alles für das Geld. Sagen wir es, wie es ist, alles für das Geld und für ja, die Korrektheit, sag ich mal. Aber zum Glück haben wir bei unseren Spielen, die wir hier im Podcast vorstellen, also meistens, nicht diesen Zwang und können in einer Sprache unserer Wahl spielen. Deswegen, Christina, auf welcher Sprache hast du Arctic X gespielt? Ich glaube, das gibt es nur auf Englisch. Ach, du, das ist ein Spiel. Mir wurde das mehrfach angezeigt, weil ich Leuten folge bei Steam. Man kann ja sich mit Leuten befreunden und die können dann Listen kuratieren. Und da folge ich halt Leuten, die so weirde Indie-Spiele kuratieren in ihren Listen. Mhm. Und da ist dieses Spiel mehrfach aufgetaucht. Und jedes Mal dachte ich so, oh nee, irgendwie ist mir das zu offensiv seltsam und kurios und surreal. Also es ist ein bisschen too much edgy. Too edgy. Too much edgelord. So. Too edge to lord quasi. Genau. Ja, naja. Und dann irgendwie dachte ich jetzt vor kurzem, so, ich probiere es doch mal aus. Es hat mich so in den Fingern gejuckt. Ich hatte Lust auf was Weirdes. Und dann habe ich Arctic X gekauft. Und ich habe das gestern vollkommen begeistert meinem Freund erklärt, was man da macht. Also ich habe gesagt, das spielt in der Antarktis im Jahr 2091. Und es ist ein Physics-based Geschicklichkeitsspiel. Man muss Eier braten, zusammen mit noch anderen Dingen, die dann den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Und man muss die Bratpfanne jonglieren. Und das Spiel hat so eine PS1-Grafik. Mhm. Und du redest mit Leuten und die haben dann so ein ganz klein bisschen Dialog, einfach ein bisschen Worldbuilding, Storytelling. Aber hauptsächlich geht es darum, in drastisch zunehmender und besorgniserregender Art und Weise Eier in einer Pfanne zu jonglieren und mit Zutaten zu braten. Mhm. Und dann hat er mich angeguckt und meinte so, und dafür hast du 10 Euro ausgegeben. Ja, dafür habe ich 10 Euro ausgegeben. Ein bisschen weniger, wenn man das Spiel über itch.io kauft. Bei Steam ist das, wie ich finde, vollkommen zu Recht teurer. Denn wenn man es über Steam kauft, kriegen die EntwicklerInnen natürlich weniger, weil an die Plattform auch noch was geht. Und deswegen finde ich das vollkommen logisch, dass ich mehr bezahle, weil ich es lieber in der Bibliothek haben möchte, wo all meine Spiele gesammelt sind. Das war es mir wert. Und dieses Spiel, wenn man sich die Screenshots anguckt, sieht man es schon, man brät die Eier zum Beispiel mit 6 Zigaretten oder mit Bier oder mit Kakerlaken. Denn in dieser Welt hungern die Menschen, sie sind verzweifelt, es ist... Ich will nicht sagen Dystopie, weil erstens ist dieser Begriff ein bisschen ausgelutscht und zweitens kann ich gar nicht genug über die Welt sagen, um da wirklich eine sinnvolle Aussage treffen zu können. Nee, das hat jetzt keinen Sinn ergeben, der Satz. Aber ist ja vollkommen egal. Also ist alles ein bisschen abstrakt. Man kann mit den Leuten, wie gesagt, reden. Das ergibt nur bedingt Sinn, was sie von sich geben. Und da ist keine Storyline oder so erkennbar. Es ist wirklich einfach nur, um zu zeigen, wie verzweifelt die Leute sind, wie abgefuckt diese Welt ist und wie weird dieses Spiel ist. Und es gibt mehrere Level. Man fängt draußen auf den Dächern an, läuft dann also Treppen, diese amerikanischen Fire Escape Treppen halt runter und hoch. Und wenn man dann genug Menschen gesättigt hat, die haben alle unterschiedliche Aufträge für einen. Manche wollen auch 4 Eier gleichzeitig. Manche das Cholesterin wollen. Bei 4 Eiern, stell das mal vor. Ist absurd. Das würde mir weniger Sorgen machen, als halt jemand, der sagt, hey, ich habe hier gerade eine Kakerlake. Die würzt es bestimmt ganz angenehm. Das finde ich irgendwie besorgniserregender. Aber solche Sachen passieren halt. Und wenn man dann, ich glaube, 10 Leute im ersten Level gesättigt hat, kommt man in den Club oder ins Gefängnis und hat dann halt ein neues Setting, kann mit den Leuten reden und kriegt dann halt wieder diese Aufträge. Und man kann an Ort und Stelle braten, indem man halt das Ei und was auch immer da sonst noch was bewegt. Und durch die Bewegung wird dann schon Hitze generiert. Das heißt, egal wo du bist, du kannst sofort die Bratpfanne rausholen und anfangen zu braten. Und man kann die Schwierigkeit einstellen, was ich sehr wichtig finde, auch bei so Geschicklichkeitsspielen. Und ich glaube, ich habe bei solchen Geschicklichkeitsspielen noch nie gesehen, dass man die Schwierigkeit ändern kann. Und ich finde, das ergibt einfach so wahnsinnig viel Sinn hier. Genau. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Die Geschichte ist so ein bisschen, also die Menschen hungern und essen halt alles Mögliche. Und dann gibt es quasi den großen Magen. Und da wollen wir eine Audienz haben. Aber dafür müssen erst 27 Menschen gesättigt werden. Und wir erbitten diese Audienz, weil wir dann diesen Magen bitten möchten, gehen zu dürfen. Wir haben, das ist das Intro, wohl einen Fluchtversuch unternommen, sind dabei gescheitert und müssen jetzt halt braten, wurden degradiert im Grunde. Okay. Und was auch die eine Rezension bei Steam schrieb, das hat einfach resoniert, resonated, es hat wie heißt denn das auf Deutsch? Ich habe es gefühlt. Ja, du hast es gefühlt. Es hat dich angesprochen. Es hat mich angesprochen, genau. Und zwar, ein Spiel braucht nur eine wirklich gute Mechanik und gutes Writing. Und dann kann es schon ein sehr gutes Spiel sein. Und hier ist einfach dieses Braten, dieses Flippen so krass ausgearbeitet und natürlich auch so absurd, aber es ist so gut, dass sich ein Videospiel darum drehen kann, dass du Eier brätst. Und das ist alles, was man machen kann. Und das ist dann aber ein gutes Produkt. ein Kunstwerk, würde ich sagen. Das hat was mit mir gemacht irgendwie. Und ich glaube, da ist eine Wahrheit drin, die nicht nur für Spiele relevant ist. Also es muss nicht immer 100% von 100% sein. Man kann nicht alles gleich gut machen oder sich auf alles konzentrieren. Und ich glaube, Fokus ist hier das Stichwort. Und wenn man eine Sache sauber ausarbeiten kann, ist das mehr wert, als vieles halbherzig zu machen. Das ist meine Meinung. Und ein weiterer Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte, ist die PS1-Grafik. Und zwar hat mich das daran erinnert, ich habe für die G, ich glaube, die letzte Ausgabe, 73, 74, honestly, ich habe keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh, da habe ich über das Dead Space Remake geschrieben und den Entwickler Fraser Brumley interviewt. Und den habe ich auch gefragt, weil er das Dead Space, das erste Level, glaube ich, des Spiels auch in PS1-Grafik gedemaked. Und ich habe ihn gefragt, wieso? Und wieso gibt es so viele Horrorspiele, gerade bei H.I.O., die exakt diese Grafik haben? Wieso ist das ein Trend? Und er hatte da mehrere Antworten drauf. Ein Punkt ist natürlich Nostalgie. Wir finden jetzt Wert in etwas, das vor 10 Jahren noch als schlecht oder weniger wertvoll galt. Und heute ist diese PS1-Grafik ein Feature. Und im Rahmen dieser Realismusbewegung galt und gilt, ist halt als minderwertig. Aber jetzt mit genügend zeitlichem Abstand kann man da Mehrwert drin erkennen. Zweiter Punkt ist, es funktioniert halt besonders gut als Horror-Feature, weil wir den Stil vielleicht mit einflussreichen PS1-Horrorspielen verbinden, also hauptsächlich natürlich Resident Evil und Silent Hill. Und daran anschließend, der dritte Punkt ist, im Kern fokussiert diese Ästhetik die uncanny Aspekte einer Welt oder der Modelle. Also wenige Polygone lassen halt viel Raum für Fantasie und dann gibt es immer so Glitches und Vertex Snapping und Fine Texture Mapping. Ich habe das damals alles recherchiert, was das ist. Und das, also diese Verzerrung der Perspektive ist es letztendlich auch. Also, weil die Art und Weise, wie für die PS1 Modelle erstellt wurden, die sich dann natürlich verändern mussten, wenn du dich als Spielfigur durch die Welt bewegst, das hat für so eine Verzerrung der Perspektive gesorgt, dass die Dinge irgendwie nicht so ganz richtig aussahen. Es war nicht realistisch, sondern immer irgendwie verzerrt. Und all das sorgt dafür, dass die Dinge zwar erkennbar sind als das, was sie darstellen sollen, aber zu abstrakt, zu skurril, um nicht auch als uncanny wahrgenommen zu werden. Also uncanny habe ich jetzt schon mehrfach genannt. Auf Deutsch das Unheimliche. Sigmund Freud hat den Begriff geprägt tatsächlich. Und es bedeutet literally das im Grunde pervertierte Gegenteil von heimelig. Also alles, was bekannt ist und unheimlich, so uncanny, das sind eben Dinge, die wir kennen und erkennen, die uns bekannt vorkommen, aber die so verändert sind, dass sie auch was Fremdes haben. Und diese Dualität der Eindrücke sorgt dann für diesen unheimlichen, unangenehmen Effekt, für dieses Gefühl. Und um jetzt den Bogen zurück zu Arctic X zu spannen, diese PS1-Grafik und dieses Weirde, dieses Uncanny, das funktioniert hervorragend mit dieser abgefuckten Kernmechanik. Und dann hat es auch noch dieses abgefuckte Setting, dass du in der Antarktis bist und die Leute hungern und deswegen ihr Spiegelei mit Zigaretten gewürzt haben wollen. Und das ist einfach so, das so ein gutes Gesamtkonzept. Und das ist mein Punkt. So, du brauchst gar nicht viele Sachen. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir bestimmt jede Folge mittlerweile sagen, dass es halt irgendwie zusammenpassen muss. Das ist der Hügel, auf dem ich sterben werde, ne? Dass du nicht Mechaniken hier und Story da haben kannst, sondern dass es eine Einheit sein muss, dass es sich ergänzen muss. Und ich finde, Arctic X ist das perfekte Beispiel dafür, wie hier alles zusammenkommt, wie alles extrem simpel eigentlich ist, aber in der Gänze so genial funktioniert. Und das macht mich richtig glücklich einfach. Ich finde es toll. Und, das habe ich vollkommen vergessen zu erwähnen, es hat einen fantastischen Soundtrack. Der erinnert mich so ein bisschen an den Persona 5 Soundtrack. So ein bisschen jazzy und... Okay. Also perfekt zum Eierbraten einfach. Perfekt ist das ganze Spiel. Eierbraten mit Jazz, verstehe. Ja. Aber nochmal ganz kurz zur Klärung. Du kannst schon rumlaufen in diese Welt. Du wirst quasi nicht gebeamt an die Orte und dann kannst du einfach stehen bleiben und kochen. Ja, man läuft da rum und dann stehen da halt Leute rum, okay, die sich unterhalten oder rauchen und du kannst alle oder fast alle, so 90% der Leute kannst du ansprechen. Okay. Und manche sagen dir einfach irgendwas und dann gehst du wieder. Und manchmal sagen die was und dann holst du automatisch die Pfanne raus und dann klickst du und dann fällt das alles nach und nach in die Pfanne und dann musst du es braten. Und wenn alles von beiden Seiten gebraten ist, dann packt man die Pfanne automatisch weg und dann hast du es halt geschafft. Okay, verstehe. Aber man kann das so oft probieren, wie man möchte. Also wenn einem irgendwie was runterfällt, was extrem oft passiert, gerade diese scheiß Kakerlaken, ne, die fliegen immer weg, es macht mich so wahnsinnig. Aber ja, und deswegen auch dieser passende Soundtrack, weil du stehst dann da halt manchmal 5 oder 10 Minuten und versuchst, ein Ei zu braten. Mhm. Wie im echten Leben. Manchmal kriegt man es einfach nicht hin, auch im echten Leben, ein Ei zu braten. Mhm, speak for yourself. Ich fühle mich da nicht angesprochen. Ja, naja, also kommt nur darauf an, wie man es dann halt, was für einen Anspruch man an sich hat, so, ne? Wenn man das perfekte Spiegelei oder das perfekte Over-Easy-Ei haben möchte, wo dann quasi nichts geplatzt ist und so, ne? Das kann dann schon ein bisschen Übung brauchen. Vielleicht. Es ist, sagen wir so, es ist auf einer Fall-zu-Fall-Basis, mehr oder weniger. Ob man für ein perfektes Ei lange braucht oder nicht. Ich meine, ich hab eigentlich nichts zu melden in der Hinsicht, weil ich keine Eier brate, aber... Ich wollte gerade sagen, wieso? Aber das kann ich ja gut zu Dingen meine Meinung abgeben, die mich nicht hundertprozentig direkt betreffen. Von daher dachte ich mir, mache ich das auch mal. Aber ja, auf jeden Fall, digitale Eierbraten, das virtuelle Eierbraten klingt auf jeden Fall sehr gut und empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist genau die richtige Menge Weirdness. Zusammen mit der Optik dazu, ja. Ich finde es auch spannend, dass quasi auch bei der PS1-Grafik das Uncanny-ness-Argument greift, weil eigentlich in den letzten Jahren war das ja oft so in Verbindung mit fotorealistischen Spielen oder Animationsfilmen zum Beispiel, wo man gesagt hat, ja, das ist irgendwie zu nah an der Wirklichkeit und deswegen ist es irgendwie creepy. Ja, so. Das ist dann aber noch mal eine andere Art von Uncanny, weil du ja weißt, dass es eigentlich nur Einsen und Nullen sind. Ja. Und also da... Das ist quasi auf der, wenn die Canniness ein Berg ist, dann ist das Uncanny Valley rund um den Berg und in verschiedenen Sektionen unterteilt quasi, mehr oder weniger. Ja. Oder so. Ja, doch, weil also das, was die Leute unter Liminal Spaces verstehen, diese ganzen Escape the Backrooms-Spiele und sowas, das ist da auch mit drin. In diesem Uncanny-Ding. Also da gibt es schon unterschiedliche Ausprägungen, Varianten von und dann halt entweder auf einer visuellen Ebene oder auf einer visuell-technischen Ebene oder ja, alles Mögliche. Ja. Es ist ein weit gefasster Begriff. Ja, spannend. Ja, zum Thema eine Mechanik und die durchziehen, also was sich ja auch, wie du schon sagtest, als roter Faden durch unseren Podcast zu ziehen scheint. Da passt perfekt auch mein erstes Spiel dazu, namens Labor Power. Es ist ein Jam-Spiel und wurde veröffentlicht von dem Entwickler Feature Creep aus Estland. Ich habe jetzt keinen genaueren Namen gefunden für die Person, aber Feature Creep hat einen Patreon und veröffentlicht immer wieder Jam-Spiele auf itch.io. Und dieses Spiel, das für den JS Jam entstanden ist, da war das Thema oder das Topic Power, also Macht oder Kraft oder je nachdem, wie man es eben auslegt. Und das ist mehr oder weniger eine Kombination aus Pikmin, Sokoban und einem Top-Down-Shooter, mehr oder weniger dieses Spiel. Und das ist echt eine super simple Prämisse, die dahinter steckt. Aber dafür, dass es wirklich nur so 10 Minuten dauert, ist ganz schön viel Komplexität reingeflossen. Also es geht quasi darum, man ist ein Arbeiter bei der Firma Grindstone, irgendwie der Name schon sagt. Man ist ein bisschen unzufrieden mit seinem Job, weil man wird ja auf den Grindstone gespannt, auf den Schleifstein mit dieser Firma und muss sich quasi an seinem Rechner in seinem Cubicle ja stumpfe Arbeit erledigen und sieht dafür wenig Entlohnung und das ganze Geld fließt an die Chefs. Also entschließt sich der Arbeiter, es ist Zeit für Collective Action, also einen Streik. Und das spielt sich im Endeffekt so ab, es gibt 10 Level bis hoch zum letzten Bosskampf, mehr oder weniger, der natürlich Twist ein ehemaliger Angestellter dort ist und der sich aber dann durch zu viel Macht wurde er korrumpiert, ihm wachsen dann so Teufelshörner aus dem Kopf und er hat eine ganz rote Hautfarbe. Ist ein bisschen so, ja, ist ein bisschen sehr, also auf Deutsch, weiß ich nicht, wie man es auf Deutsch sagen würde, aber laying it on thick. Du weißt, was ich meine? Sehr dick aufgetragen, einfach. Ja. Genau. Ja. Sehr plastisch und genau, mechanisch ist es im Endeffekt so, dass man in jedem Level muss man alle Arbeiter befreien. Und das macht man, indem man sie wegzerrt von ihren Rechnern, weil sie natürlich von alleine nicht gehen wollen. Das heißt, man läuft hin, hämmert die Space-Taste und zerrt dann quasi dann die Leute weg von ihren Rechnern. Und dann laufen sie mit dir mit. Und da gibt noch, also neben den normalen Arbeitern, gibt es auch noch zwei verschiedene Sonderarbeiter. Das sind einmal Coder, die eben Türen öffnen können, so Sicherheitstüren. Und Engineers, die dann Stromschranken ausschalten können. Und dazu kommt noch, du brauchst also manche Boxen, deswegen Sokoban, die du da verschieben musst, um Zugang zu bekommen zu anderen Leuten oder zum Ausgang zum Beispiel, die kannst du nur verschieben, wenn du genug Leute mit dabei hast. Deswegen auch diese Pikmin-Geschichte, weil ja auch du bei Pikmin sammelst du ja deine kleinen Blobs und die orderst du ja quasi dann zum Beispiel Dinge zu bewegen oder sowas. Und so ist es Ähnliches eben auch da gedacht. Im Endeffekt ist es also ein Sammelspiel in Anführungsstrichen und es ist halt wirklich ja ziemlich smart gemacht, weil du halt im Endeffekt nur das eine Ziel hast, immer das Ende des Levels zu erreichen, diese Endtür. Und dafür aber dann verschiedene kleine, also wirklich sehr simple, ja, Umgebungsrätsel lösen musst, ja so gesehen. Und du hast sogar noch einen kleinen Kampfaspekt mit drin. Und zwar laufen auf den späteren Levels auch so Manager rum, die mit so Megafonen so grüne Schleimbolzen verschießen. Und auf die musst du dann quasi deine Mitarbeitenden, deine Coworker musst du quasi auf die draufwerfen mit dem Mausklick, damit die dann ausgeschaltet werden. Genau, und jedes Level ist unterfüttert mit so einem Ladebildschirm, mit so Arbeitsanweisungen, so satirischen, zum Beispiel, dass alle Praktis für jede Arbeitsstunde so und so viel Geld zahlen müssen, um dann irgendwie die Erfahrung mitnehmen zu können, dass maximal einmal Zwinkern alle 45 Sekunden erlaubt ist, also ist halt alles sehr, auch hier sehr dick aufgetragen und ja, sehr, sehr in your face irgendwie. Und die Message ist natürlich auch ganz klar, allein hat man irgendwie keine Chancen, zusammen ist irgendwie mehr schaffbar. Das heißt, es ist einfach so eine Argumentation für Organisationen der Arbeiterinnenschaft, eben sei es irgendwie in einem Betriebsrat, sei es in einer Gewerkschaft. Und ich meine, klar, natürlich hittet das ein bisschen anders in Deutschland, wo es halt schon von Haus aus relativ guten Arbeitsschutz gibt. So, aber natürlich ist es auch hier wichtig, dass die Leute, die das Geld reinbringen für die Firmen, irgendwie entsprechend vertreten sind, entweder außerhalb der Firma oder innerhalb der Firma und dann eben auch die Möglichkeit haben, ja, zu streiken, zum Beispiel, beispielsweise, was natürlich auch völlig, völlig legitim ist in den allermeisten Fällen und eigentlich immer Solidarität erzeugen sollte, sage ich mal. Und genau, deswegen finde ich es eigentlich eine ganz coole Idee mit einer ganz cuten Optik und halt, ja, man ist schnell durch, man hat irgendwie die Message schnell verstanden, man hat die Mechanik schnell verstanden, also rundum empfehlenswert. Das Einzige, was halt dann zum Schluss kam, also so, man kann sich am Schluss entscheiden, ob man eben selber der neue Boss werden möchte, also ob man der Versuchung sich hingibt oder ob man sagt, nee, ich mach dich jetzt platt. Und dann, wenn man eben Letzteres will, was ich natürlich getan habe, dann kommt halt so eine Einblendung, so eine Card nach dem Motto, ja, man sieht, not all power corrupts. Und da muss ich sagen, weiß man nicht, ob das wirklich so stimmt. Weil tendenziell, ja, Macht ja eigentlich immer ein Stück weit korrumpiert. Aber ja, das ist mein einziger Kritikpunkt mehr oder weniger auf der Meta-Ebene. Ansonsten durchaus zu empfehlen. Und ja, ich denke, es braucht einfach mehr Spiele, die auch so ein bisschen den Kollektivgedanken der Arbeiterinnenschaft ansprechen und vor allem auch mal klar machen, dass natürlich es die Working Class, die Arbeiterinnenklasse gibt, aber dass auch sozusagen die White Collar Worker, dass die ja auch keine KapitalistInnen sind, sondern auch im, von diesem System ausgenutzt werden. So. In der Lohnarbeit. So. Und deswegen haben diese Leute, auch wenn viele von ihnen natürlich danach streben, durch den Hustle irgendwie der nächste Elon Musk zu werden zum Beispiel, haben diese White-Collar-Leute tausendmal mehr mit dem Fabrikarbeiter gemein als mit dem Manager und dem CEO, so ungefähr. Und das muss, glaube ich, einfach noch viel stärker in den Köpfen der Leute ankommen, dass das eben, ja, dass es da eben ähnliche Bedingungen herrschen und auch eine gegenseitige Solidarität auf jeden Fall sehr sinnvoll ist und eben nicht mit dem Management und der C-Suite. So. Ja, und vor allem ist noch kein Millionär oder Milliardär auf legitime Art und Weise entstanden. Also entweder durch Erben oder durch Ausbeutung und ja, nicht durch ehrliche Arbeit, was auch immer das meint. Ja, ja, auf jeden Fall. Du, mir ist auch literally gerade eben erst bewusst geworden, man spricht ja nicht nur vom Hustle, was du gerade meintest, ansprachst, sondern auch vom Grind, so Grind-Culture, viel arbeiten, sich reinhängen. Und dann gibt es ja auch in, weiß nicht, auf Instagram und TikTok so Leute, meistens junge Männer, die sagen, oh, sie haben jetzt ihren Job gekündigt und sie grinden jetzt und werden reich und dann machen sie einfach nur Daytrading und leben in einer richtig hässlichen, traurigen Wohnung und gehen dann ins Gym und besuchen dann irgendwelche 2000-Euro-Seminare oder so Typen. Ich weiß nicht, warum mir das angezeigt wird. Ich bin da die vollkommen falsche Zielgruppe für. Mhm. Aber einfach die so tun, als wäre mit Freunden weggehen was Schlimmes, weil du lieber hustlen und grinden sollst, damit du später reich bist. So, das ist die Kernaussage. Ja, du musst um 5 Uhr aufstehen und erstmal dein Portfolio checken und dann machst du erstmal eine halbe Stunde, weiß ich nicht, Power-Workout und dann gehst du erstmal duschen. Ja, dann gehst du noch Eisbaden. Ja, richtig. Und dann, ja, und dann gehst du in den Wald und schreist ein bisschen, um dich mit deinen Primateninstinkten in Einklang zu bringen. Es ist wirklich, also ich glaube, das ist ein krasser Abgrund. Ich glaube, das ist zusammen mit diesem Tradwife-Ding gerade, ist es einfach so ein Bild von Mann beziehungsweise Frau und dann im weiteren Sinne ja auch ein Familienbild. Das ist einfach so die hyperkapitalisierte Version von dem, was in den 40ern und 50ern propagiert wurde. Mhm. Vielleicht besprechen wir es einfach von anders oder in einem Podcast, den es nicht mehr gibt über Memes. was ich eigentlich sagen wollte, also dieser Begriff Grind, das ist ja so semi-positiv behaftet, auch so Girl Grind und sowas gibt es ja auch, diese Romantisierung von Arbeit, aber Grind bedeutet ja so schleifen und wenn du was schleifst, dann geht ja immer was ab davon. Das stimmt. Und wenn du das also bis zum Ende machst, ist am Ende halt nichts mehr von dir quasi übrig. Und dass in dem Wort eigentlich schon die Kritik steckt, das ist mir bis eben nicht bewusst geworden. Ja. Und ich finde es faszinierend, gerade für Native Speaker, die das ja eigentlich wissen müssten, dass das überhaupt nicht relevant ist. Ja. Dass sie diese Metapher nicht verstehen. Ich meine, ich habe es ja auch nicht verstanden, aber ich bin ja auch kein Native Speaker. Ich hätte es besser wissen sollen, aber weiß ich nicht. Fände ich faszinierend irgendwie. Ja, die verstehen es halt einfach zum Beispiel auch, also die, vielleicht verstehen sie auch, aber sie denken nicht weit genug im Sinne von, man muss ja Messer auch schleifen, damit sie scharf bleiben, aber wenn du jeden Tag dein Messer schleifst, hast du nach einem Jahr kein Messer mehr, so, ne? Also, du musst natürlich, weiß ich nicht, Messerpflege betreiben und einmal im Jahr deine guten Messer schleifen sozusagen, aber alles, was darüber hinausführt, ist ja Quatsch. Weil wie du sagst, man trägt Material ab und irgendwann ist nichts mehr da. So. Du, das ist mit der Arbeit und dem Messerschleifen überall im Leben einfach etwas exzessiv zu machen, ist nicht gesund. Und ich mag Arbeit, so grundsätzlich mag ich vieles, woran ich so arbeite. Aber ich lebe jetzt nicht fürs Arbeiten und ich finde alle, die sich extrem darüber definieren, was sie machen und wie sie das machen und welche Position sie haben, sollte man hinterfragen, weil ansonsten grindet man sich halt in die Nicht-Existenz, würde ich behaupten. Das stimmt. Ja, dann doch lieber an einem Dienstagabend in einem Discord-Voice-Call rumgammeln, über Spiele sprechen. Ein bisschen daddeln. Weißt du, als Leute daddeln gesagt haben? Ja, ich weiß. Ich habe sogar mal für einen Blog geschrieben, das hieß, jetzt pass auf, daddlenews.de. Das klingt wie Diddle News. Ja, wäre mal eine Collab gewesen eigentlich, wäre mal interessant gewesen, so Diddle und Daddle zu kombinieren. Aber nun, wir schweifen ab. Ja. Christina, folgt dein zweites Spiel? Folgt das auch der Maxime, eine Sache machen und die dafür sehr gut machen? Ich würde sagen, ja. Lustigerweise hat es ein paar Anknüpfungspunkte an dein Spiel von eben. Und zwar, ich gebe ja gerade ein Seminar und so ganz grob geht es um die Schnittstelle Game Studies, Literaturwissenschaft und Erzählfiguren und wie man gesellschaftspolitische Debatten spielen kann und wie man halt sich mit Videospielen auseinandersetzen kann, um da irgendwas quote-unquote Sinnvolles rauszuziehen. Und wir haben letztens über Protest in Spielen und dann auch Spielen als Protest gesprochen. Und das war so mein Übergang von der Analyse eines Spiels hin zur Medienbildung, Medienkompetenz, Medienpädagogik, so in die Richtung. Und mein Einstieg zur Medienpädagogik, zu diesem Teil, war, dass wir mit Twine und Bitsy selber Spiele gemacht haben. Und ich habe versucht, welche zu finden, die sich mit diesem Protestgedanken auseinandersetzen. Und da habe ich viele schöne Spiele gefunden. Eines von meinem Praktikant im Weißen Haus ist zur Trump-Legislaturperiode. Und halt viele Spiele, die in genau diese Richtung gehen wie Labor Power. Und ein anderes Spiel, das ich auch mit in diese Liste aufgenommen habe, einfach weil ich es so schön fand, war Orpheus. Oder besser gesagt, Bitsy Orpheus. Das ist ja eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Eurydice. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Eurydice? Also ich glaube, ganz korrekt, wenn jetzt hier Leute zuhören, die Latein hatten, die würden sagen, nein, Eurydike natürlich, spricht man das aus. Ja, Eurydike. Ja. Ich hatte Französisch und kein Latein. Fair. Also Eurydike ist in der Unterwelt und Orpheus will sie zurückholen und sein Ding ist, er kann singen. So. Und Bitsy ist ja, ich habe schon öfter im Podcast über Bitsy gesprochen, das ist mein allerliebstes Game-Design-Tool. Das ist auch über itch.io verfügbar und läuft im Browser und man kann ganz einfach Spiele damit selber entwickeln, die so ein bisschen funktionieren wie die alten Zelda-Titel. Also du hast unterschiedliche Räume und schaffst dann halt, programmierst die Verbindungen zwischen den Räumen, aber du musst keine Programmiersprache oder so beherrschen, weil das halt eine eigene Engine ist, obwohl das Wort ein bisschen zu groß dafür ist. Und dann designt man da halt seine Welt und überlegt sich, wie soll der Charakter aussehen und dann steuert man den durch diese Welt. Und was man halt sehr gut mit diesen einfachen Tools machen kann, ist Adaption. Und die Stiftung Digitale Spielekultur heißt die so? Ja, ne? Ja. Jetzt bin ich fast durcheinander. Ich habe mich selbst verwirrt gerade. Die hat auf jeden Fall mal eine Workshop-Reihe gemacht, ich glaube zu Theodor Fontane. Und halt Videospiele mit Literatur und Deutschunterricht verbunden. Und ich finde, mit Bitsy kann man hervorragend so Adaptionen schaffen. Und Bitsy Orpheus, wie der Name vermuten lässt, ist natürlich eine. Man spielt als Orpheus, begibt sich in die Unterwelt, rettet Eurydike, spricht mit Persephone und Hades und ja, und sammelt dann eine Münze für den Fährmann und läuft da durch und muss dann seine Harfe finden. Und es ist extrem simpel, ich glaube 5 Minuten maximal, lass es 6 sein. Aber halt so simpel und du kannst einem diese Geschichte spielerisch quasi näher bringen. Und das finde ich toll. Und was ich auch richtig toll finde, Bitsy erlaubt Dialog nur in einem kleinen Fenster, in das 2 Zeilen passen. Das heißt, wenn du richtig lange Sätze oder richtig viel Text hast, ist es einfach unangenehm, das zu lesen. Mhm. Das heißt, Bitsy limitiert einen da an der Stelle so ein bisschen. Und gerade hier dieses Bitsy Orpheus benutzt leichte Sprache, was komplett ausgeblendet ist bei den meisten Spielen. Mhm. Und ich finde, das ist so ein Diversity- und Inklusionsding, was man eigentlich, was wir alle auch bei unserer Arbeit vermutlich oder in unserem Leben relativ leicht umsetzen könnten. Wie viele Webseiten es einfach nur in so mega kompliziert gibt, ich verstehe es nicht. Und das hier ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Leuten die Geschichte, wo ja schon die Namen voll schwer sind, wie man die so zugänglich machen kann, dass Leute sie leicht verstehen, dass man selbst die Sprache so leicht macht, dass Leute nach 5 Minuten wissen, was in dieser Geschichte passiert, ohne dass du viel ausholen musst, ohne dass du, weiß ich nicht, es unnötig kompliziert machst am Ende wahrscheinlich. Ja, voll. Also einfache Sprache ist echt ein guter, also es ist ja auch, also obwohl das Spiel ja jetzt schon ein bisschen älter ist, aber kam mir direkt jetzt in den Kopf, wie es ja so ein bisschen, naja, also auch Beschwerden gab dagegen, dass die Tagesschau jetzt auch eine Sendung in einfacher Sprache ausstrahlt. So, wo ich mir denke, das ist auch super, dass es diese Möglichkeit einfach gibt. So. Und also spüren sich die Leute nicht mehr? Ich glaube ja. So, wie kann man denn dagegen sein? Ich glaube, das ist einfach so, keine Ahnung. Also die einen sagen dann vielleicht, weiß ich nicht, dann fühlen sich die Leute irgendwie extra dumm, wenn sie das gucken müssen, so nach dem Motto. Aber ich meine, es ist halt einfach Fakt, dass es viele Leute gibt in allen Ländern, die jeweilige Sprache vielleicht nicht gut genug beherrschen. Warum sollte man die ausschließen so? Das ist doch auch total dumm. Ja, ich meine, du willst doch, dass Leute Nachrichten rezipieren können und verstehen, was abgeht. Du kannst dich doch nicht über Wahlergebnisse aufregen und gleichzeitig den Leuten Zugang zu Informationen verwehren. Ja. Ah, es macht mich unnormal wütend. Ja. Also eine Ignoranz und Arroganz, ne, macht mich das wütend. Lass mal meinen Jasmin-Tee trinken jetzt. Ja, besser ist das. Oh, apropos Jasmin-Tee, das ist ein guter Punkt, tatsächlich. Denn Jasmin-Tee ist ja auch kulturell verortet in Ostasien. Und mein zweites Spiel spielt quasi in Ostasien und in einer Version davon. Das ist eine wilde Überleitung, aber ja, okay. Ja. Die, dafür bin ich doch bekannt, für meine wilden Überleitungen. Und zwar heißt es 9 Souls, also nicht wie Souls, sondern S-O-L-S. Und wurde entwickelt von Red Candle Games aus Taiwan. Und das fand ich extrem spannend, weil dieses Studio, also den Namen kennen die Leute vielleicht nicht, die zuhören, nicht zwangsweise, aber vielleicht kennen sie die Spiele Devotion und Detention. Das waren diese Low-Poly, auch eben PS1-Look-Horrorspiele, die tatsächlich richtig Schlagzeilen gemacht haben, weil die einfach, ja, zensiert wurden, mehr oder weniger. Weil dagegen auch so ein bisschen, da gab es angeblich irgendwelche Easter Eggs, die dann irgendwie Xi Jinping verunglimpft haben. Und deswegen wurde ja der Verkauf mehr oder weniger dieser Spiele gestoppt, tatsächlich. Die gibt es auch, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch, ob es es wieder gibt bei Steam, die Spiele, oder ob die immer noch nur auf deren eigenen Seite zu kaufen sind. Da war ein riesiger Medienrummel um dieses Studio rum. Und 9 Souls ist wirklich so, es ist nicht nur ein 180. Es ist tatsächlich ein 540, würde ich sagen. So, weil es ist nämlich, hat nichts mit Horror zu tun. Es ist ein 2D-Sidescrolling Metroidvania Souls im Stil von Hollow Knight, eher. Und diesmal geht es nicht um Käfer, sondern um Katzen. So, also Katzenfreundinnen da draußen, vielleicht ist das euer Spiel, nach so Titeln wie Little Kitty, Big City oder Stray, geht's wieder um Katzen. Und er fängt direkt denkbar schlecht an, weil der Protagonist Yi hängt mit einer Hand an so einer Klippe, hat eben nur noch einen halben Kopf und wird dann von einer anderen Kätzin quasi diese Klippe runtergestoßen und stirbt dann. Das heißt, ja, der Protagonist ist erstmal tot, aber dann natürlich, weil das ein schlechtes Spiel wäre, wenn das schon jetzt zu Ende wäre, wird er wiederbelebt durch so schwarz-weiße Tentakel-Slash-Wurzeln, die ihn quasi greifen, in die Wand ziehen und dann so verschlingen. Und nach einiger Zeit, nach einigen Jahrzehnten, wacht er quasi wieder auf und ja, findet schnell seinen Weg in ein Menschendorf, wo er sich mit dem jungen Xuan Xuan anfreundet und quasi bei ihm zu Hause einzieht, weil seine Eltern irgendwie verschwunden sind von dem Jungen. Und dort, ja, lebt er halt irgendwie dann für einige Jahre. Und man steigt quasi in das Spiel ein und steuert die Figur aktiv zum Zeitpunkt eines besonderen Rituals, das eben dafür sorgt, dass die Ernte in den nächsten Jahren gut wird. Und dieses Ritual ist natürlich auch ein bisschen makaber, wie man sich's denken kann, denn es werden dort Menschen geopfert. Und tatsächlich soll eben auch Xuan Xuan geopfert werden in diesem Jahr. Und obwohl Yi eigentlich eher so der kühle, abweisende, stoische Typ ist, rettet er quasi Xuan Xuan vor dem Opfertod, bevor ihm durch einen Mechanismus der Kopf abgedreht wird, mehr oder weniger, und sein Körper dann in so eine Grube reinfällt. Und bis jetzt denkt man quasi, okay, das ist irgendwie so leicht technologisiertes, irgendwie feudales Asien, so ungefähr. Aber der Twist, man springt diese Grube runter und man ist dann in so einer Verarbeitungsanlage. Das heißt, es tatsächlich spielt in der Zukunft. Die EntwicklerInnen selber nennen es das Genre Tao-Punk. Also so wie, ja, Cyberpunk, aber halt beeinflusst von, ja, östlicher, ostasiatischer Philosophie, wie eben Taoismus zum Beispiel. Es ist halt so eine Mischung aus Mythologie und Technologie. Also wenn zum Beispiel in den Ortsnamen werden so Berge, die in der chinesischen Mythologie vorkommen, namens Kunlun und Penglai werden eben erwähnt. Dann auch so ein sogenannter Baum des Lebens, Fusang, der quasi im Zentrum dieser Untergrundanlage sozusagen steht. Und man lernt dann, als man sich quasi durch diese Verarbeitungsanlage durchkämpft, lernt man halt dann so ein bisschen mehr über den Protagonisten und man lernt halt auch, ja, wie diese Anlage entstanden ist überhaupt. Und also Yi ist, gehört den Solarianern an. Das sind alles so anthropomorphe Katzenwesen, die eben das interstellare Reisen gemeistert haben. Und man ist auch nicht auf der Erde, sondern man ist auf einem ganz anderen Planeten, der sozusagen. Ja, also so wie ich es verstanden habe, ich bin noch nicht so weit in der Story, um das ganz, ganz zu durchschauen, aber im Endeffekt gab es halt so ein Doomsday-Event dort, wo dieses Volk eigentlich gelebt hat und die haben sich dann mehr oder weniger auf New Kunlun geflüchtet und sind dann eben diesem Untergang entkommen, mehr oder weniger. Aber so wie ich es verstanden habe, ist jetzt dann auch so viel Zeit vergangen zwischen dem Tod von Yi und der jetzigen, also dem Jetzt, mehr oder weniger, wo man eben spielt, dass diese ganze Zivilisation mehr oder weniger untergegangen ist, bis auf so ein paar vereinzelte, vereinzelte Charaktere, mehr oder weniger. Und Yi war Teil der titelgebenden 10 Souls. Das war sozusagen der Rat von dieser Gemeinschaft, die sich da gebildet hat. Und jede Person, die in diesen Rat reingewählt wurde, hat eben eine bestimmte Eigenschaft vertreten, zum Beispiel Ehre, Loyalität, Güte etc. Und weil das Spiel eben 9 Souls heißt, geht es eben darum, die restlichen 9 Souls in diesem Rat eben zu bekämpfen, mehr oder weniger, um zum Zentrum dieses Lebensbaums zu kommen und dann dort wieder Ordnung herzustellen, wie Yi eben sagt. Und muss vor allem auch mal herausfinden, warum wurde er überhaupt umgebracht? So, also warum haben ihn die anderen Souls anscheinend auf dem Gewissen? So. Und das gilt es halt herauszufinden. Also, 9 große Bosse sind zu besiegen in diesem Spiel. Eben auch ganz klar, ja, Souls-mäßig, in Anführungsstrichen, die alle in ihren verschiedenen Gebieten quasi sind, die man erstmal durch muss, die alle so ihre Eigenschaften, ihre besonderen Eigenheiten haben, sag ich mal. Und genau, ansonsten ist die Story relativ kryptisch, finde ich. Also ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen, wie schon gesagt. Habe aber auch erst, glaube ich, 4 Stunden gespielt und das ist, ja, vielleicht maximal ein Viertel oder so vom Spiel, wenn nicht sogar noch weniger. Und Genau, die Metroidvania-Ebene kommt eben dadurch rein, dass man immer neue, also dass man mit neuen Fertigkeiten, die man lernt, mehr oder weniger auch neue Fortbewegungsarten freischaltet und dann dadurch in neue Gebiete kommt und zum Beispiel Wege öffnen kann oder eben versteckte Truhen öffnen kann, zum Beispiel dadurch. Und Hollow Knight, abgesehen davon, dass du eben, dass es viel um so Traversal geht, also wie man das Level durchquert und viel um irgendwie Ausweichen und Parieren geht, wie eben auch bei Hollow Knight oder die Devs selber sagen, dass sie von Sekiro inspiriert wurden. Ein weiterer Aspekt ist, dass du im Endeffekt als Tweaks anstatt Amulette bei Hollow Knight, die du ja quasi auf deinen Charakter slotten konntest, hast du eben dann hier Jadesteine, die du auch craften kannst, die dann eben da reinslotten kannst in bestimmte Slots, die dann eben auch deine Fertigkeiten verbessern oder modifizieren. Und ja, es geht da wirklich, wie gesagt, viel, viel um das Durchqueren der Levels. So, du hast zum Beispiel später oder relativ schnell kriegst du so einen Drehsprung als Boost, den du quasi auf bestimmte, auf so, das sind so glühende, grüne Plattformen, die du quasi mit so einem Drehsprung aktivierst und dann quasi nochmal so hochgeboostet wirst. Du hast irgendwie einen Enterhaken zur Verfügung. Es gibt auch ganz viele so Mini-Puzzles, die neue Wege freischalten. Zum Beispiel hast du so eine, ja, so eine Robo-Motte, Mystic Nymph heißt es, glaube ich, im Spieljargon, die du fernsteuern kannst und dann zum Beispiel durch so Schächte fliegen lassen kannst und dann eben da irgendwie einen versteckten Knotenpunkt hacken kannst, dass dann irgendwie eine Tür aufgeht zum Beispiel. Also da ist viel davon dabei. Und das Hacking generell auch, dass du halt dann beim Hacking musst du halt eine bestimmte Reihenfolge an Pfeiltasten drücken, um dann irgendwie zum Beispiel eine Truhe erscheinen zu lassen oder eine Tür zu öffnen etc. Also es gibt ganz viele so kleine Mini-Rätsel, die dich halt so ein bisschen auf Trab halten während des Spiels. Und natürlich auch ein großer Aspekt sind natürlich die Kämpfe, die halt wirklich, also ich finde, die sind einfach super dynamisch. So, du hast halt im Endeffekt nur deinen Grundangriff, das ist ein Dreier-Kombo-Angriff und dann kannst du quasi deine Gegner mit Talismanen belegen. Und das geht zum Beispiel, wenn du eben nach einem Block oder nach einem Parieren kannst du eben eine bestimmte Taste drücken, dann rusht der so am Gegner vorbei und platziert einen Talisman auf ihm und den kannst du dann aufladen, wenn du die Taste gedrückt hältst und dann eben zum Explodieren bringen, mehr oder weniger. Und dadurch eben auch entweder, also den kannst du auch dann in verschiedenen Statuseffekten belegen, diesen Talisman. Zum Beispiel, dass die Gegner verlangsamt werden oder dass irgendwie auch Gegner in der Umgebung Schaden nehmen und so. Also du kannst das ein bisschen ja selbst konfigurieren, wie du eben diesen Talisman einsetzen möchtest. Und genau, das sind zusammen noch mit so zwei Systemen. Einmal, dass wenn du blockst und dich ein Gegner quasi trifft, erleidest du internen Schaden, der generiert sich wieder. Aber wenn du parierst, hast du natürlich gar keinen Schaden. Das heißt, es ist einfach das Spiel will halt von dir, dass du einfach immer, also dass du parieren lernst, so. Es gibt auch Attacken, die du nicht parieren kannst, die haben aber auch so einen roten Glimmer um sich, um die Attacke drumherum. Und sobald die grün leuchten, kannst du dann wiederum mit deinem Drehsprung sozusagen kontern, anverstrichen. Also es ist sehr viel, auf sehr engem Raum passiert sehr viel bei den Kämpfen auf jeden Fall. Und es ist einfach echt ein gutes Gefühl, wenn du halt einfach so eine Combo durchziehst. Wenn du erstmal, keine Ahnung, du parierst einen Angriff, dann machst du den Talisman drauf, dann verlangsamt sich der Gegner, dann kannst du ihn quasi mit dem Dreierschlag im Rücken treffen, was irgendwie mehr Schaden macht, wenn du ihn von hinten triffst. Dann dreht er sich um, startet einen unblockbaren Angriff, du machst irgendwie den Drehsprung, konterst den, landest wieder hinter ihm, machst wieder deine Dreier-Kombo. Also es macht schon richtig Bock, das so aneinander zu hängen einfach. Und macht auch eigentlich alle Kämpfe tatsächlich so ein bisschen zu einer kleinen Herausforderung. Also natürlich, klar, die normalen Gegner, wenn man so ein bisschen im Rhythmus ist, sind die kein großes Problem, aber man muss trotzdem irgendwie immer aufmerksam sein. Genau eben wie bei den Souls-Spielen ja auch. Wenn du irgendwie nicht aufpasst, kann ja quasi selbst der kleinste Gegner dich irgendwie stunlocken oder sonst irgendwie erledigen. So. Und genau, das fand ich wirklich super gut umgesetzt. So. Und genau, also vor allem, wie gesagt, bei diesem Drehsprung, wo du dann quasi von den Gegnern mehr oder weniger abprallst, ist halt auch so ein bisschen kam direkt zu Hollow Knight für mich, wo du auch diesen Nadelsprung hast, wenn du quasi dein Nadelschwert nach unten richtest und dann kannst du ja auch von einem Gegner zu Gegner, also kannst du auch vom Gegner quasi abprallen dann, so. Und also auch deswegen finde ich, heute am Aufnahmetag, am 18.06. war ja auch die Nintendo Direct und es ist ja immer so ein Running Gag, dass bei der nächsten Nintendo Direct bestimmt Silksong, also der zweite Hollow Knight Teil, gezeigt wird oder es endlich ein Release-Date gibt, gab es natürlich immer noch nicht heute. Und für Leute, die jetzt deswegen enttäuscht sind, spielt einfach Nine Souls. Ist auf jeden Fall ein ähnlicher, Also nicht der gleiche Vibe natürlich, weil es ist halt mehr so Science-Fantasy und Hollow Knight ist ja quasi komplett so Fantasy. Aber gutes Methadon, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also eine guter Ersatz für Hollow Knight Silksong, bis es vielleicht endlich mal News gibt tatsächlich. So, und genau, ich fand es da gerade deswegen bemerkenswert, weil das halt für das Studio so eine komplette Neuausrichtung irgendwie ist und die es halt trotzdem echt richtig, richtig gut hinbekommen haben. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch der Geschichte des Studios geschuldet war, aber das Spiel hat jetzt schon, also es ist vor 3 Wochen rausgekommen, hat jetzt schon 5000 Steam-Rezensionen. So, und das ist ja auch kein zugänglicher Titel, sage ich jetzt mal. Und es ist halt schon sehr speziell mit der Mythologie im Hintergrund, weil mit irgendwie Mittelalter-Fantasy, mit so, ich sag mal, europäischer Mittelalter-Fantasy, wie eben in Dark Souls, was ja ganz klare Inspiration auch ist, einfach dieses ganze Setting, sage ich jetzt mal, können, glaube ich, also tendenziell ja mehr Leute was anfangen, als mit so einer ganz klar ostasiatisch gefärbten Mythologie, die halt wirklich in der Lore halt wirklich sehr krass auf solche Konzepte eben eingeht, wie Taoismus zum Beispiel. Und dass halt trotzdem die Leute, naja, irgendwie da Interesse dran haben, so. Und es positiv bewerten und es im Vergleich viele Leute bewerten, das finde ich schon auf jeden Fall positiv. Das finde ich auch gut. Also mich erinnert das an, jetzt wo ich nur so die Screenshots sehe und auf Basis von dem, was du erzählt hast, an Titan Souls und Death's Door. Das sind beides Spiele von Acid Nerve, die ja auch ganz eindeutige Souls-like sind. Auch wenn, Fun Fact, die Entwickler das verneinen. Da gibt es einen hervorragenden Artikel zu. Auf superlevel.de. Wird natürlich verlinkt, selbstverständlich. Und da habe ich den einen interviewt. Und ich finde, so dieses Prinzip, was du erwähnt hast, dass jeder Boss nochmal so seine eigene Eigenschaft hat, das wird halt bei solchen Spielen nochmal extra hervorgehoben. Und ich finde, für mich sollte, ist das gefühlt ein Status quo, so Idealform eines Boss-Designs irgendwie. Aber also so das Drumherum muss halt auch stimmen. Und hier steht auf der Webseite, dass es lore-rich ist. Also merkst du es tatsächlich schon, du hast es hier so ein bisschen anklingen lassen. Also gibt es tatsächlich so viel Lore, dass man vielleicht auch suchen muss? So ein bisschen wie bei FromSoft-Spielen? Oder ist das alles sehr on the nose? Und dann daran anhängt die Frage, wie sieht's aus mit so Questlines von NPCs? Gibt es das? Kann man da was verpassen? Muss man sich entscheiden zwischen Fraktionen? Also das tatsächlich nicht bisher. Also muss ich nicht entscheiden zwischen Fraktionen. Ich habe tatsächlich jetzt noch nicht so viele NPCs getroffen, muss ich sagen. Es gibt schon so manche Entscheidungen zum Beispiel. Du kannst, ich weiß nicht, welche Auswirkungen die haben, aber zum Beispiel, also so ein Ding ist, du kannst in jedem Gebiet kannst du von einem Roboter mit Fischglaskopf den Kartenchip des jeweiligen Gebiets bekommen. Und dann siehst du quasi, was dir noch, also du siehst nicht, wo noch Ressourcen sind oder Truhen oder sowas, du siehst quasi nur, wie viele du schon geöffnet hast oder wie viele versteckte Gegner du schon besiegt hast, zum Beispiel in dem Gebiet. Das heißt, du siehst, okay, ich habe es noch nicht ganz erledigt, einfach das Gebiet. Und du kannst sagen, ich gebe dir hier irgendwie, also bei dem ersten, den ich getroffen habe, ich gebe dir irgendwie 400 Geldeinheiten und dafür machst du eine Kopie von dem Chip. Oder du sagst, ich scheiß drauf und ich ziehe den Reißer aus dem Kopf und dann bist du quasi kaputt. So. Also du hast schon Entscheidungsmöglichkeiten. Ich weiß natürlich nicht, ob das im Endeffekt dann irgendwie später eine Auswirkung hat. So. Bestimmt. Ja, bestimmt. Irgendeine Auswirkung wird es bestimmt haben. So. Genau. Und NPCs, mit denen man wirklich interagieren kann. Also ich habe jetzt, klar, Xuan ist halt auch es gibt auch einen Hub in dem Spiel natürlich, wo du immer wieder zurückkehren kannst, wo du dann auch bestimmte Items recyceln kannst, um eben Währung zu finden, mit denen du dann halt zum Beispiel diese Jadesteine craften kannst. Xuan ist halt da, dem kannst du einige Items geben, die du so findest, also so als Geschenke, aber nur bestimmte Items nimmt er halt auch an. Und dann habe ich bis jetzt den ersten großen Boss besiegt. Der ist dann natürlich auch in deinem Hideout. Also im Sinne von, was heißt natürlich, aber der ist quasi, der hat seine Sicherheitscrew, seine Sicherheitssysteme vorgeschickt, weil er nicht glaubt, dass du noch am Leben bist. Und genau, der hat sich dann aber deiner Quest angeschlossen, mehr oder weniger, weil ihr auch früher befreundet wart. So. Und deswegen ist er halt quasi jetzt auch in deinem Hub sozusagen. Und da habe ich aber noch keine genauen, wirklichen Questlines rausfinden können. Ja, aber kann natürlich sein, dass es noch kommt. Wie gesagt, ich habe eigentlich erst ein komplettes Gebiet komplett erkundet, sage ich mal. Und ich glaube, da kommt schon noch was, auf jeden Fall. Also, aber es gibt zum Beispiel keine Fraktionen jetzt wie bei den Souls-Spielen, wo du dich irgendeinem Covenant anschließen kannst, genau. So, das gibt's nicht. Also das ist ja auch in den FromSoft-Spielen eigentlich nur Grind. Das stimmt. Das ist meistens also, so der Multiplayer-Grind oder der Item-Grind. Ja. Das stimmt. Aber die haben zumindest ja eigene Questlinien auch häufig. Deswegen. Also das gibt's zum Beispiel bei Nine Souls halt jetzt nicht. So, das ist dann auch da eher mehr Hollow Knight, weil es ja quasi auch, da gibt es ja auch NPCs mit verschiedenen, die du in verschiedenen Orten triffst. Aber da gibt es jetzt auch keine Fraktion, die du dich anschließen kannst, so ungefähr. Spannend. Vielleicht gibt, also du spielst es ja vielleicht noch weiter, vielleicht auch nicht, aber wenn doch, vielleicht kannst du das ja dann berichten. Ja. Falls es da noch nennenswerte Entwicklungen gibt. Vielleicht sollten wir, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, zum Jahresende reden wir mal darüber, dass wir wirklich mal gucken, bei welchen Spielen haben wir gesagt, wir sagen dazu später noch was, weil das haben wir exakt nullmal gemacht bisher. Naja, also vielleicht zweimal von 50 Mal oder so. Du hast es bei diesem Echoes-Spiel gemacht, daran erinnere ich mich. Ja. Erst einmal von 146 Folgen. Du hast es auch bei einem Spiel mal gemacht. Das weiß ich auch noch. Wirklich? Ja, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welches. Gedächtnis wie ein Sieb, wir werden alt. Oder ich werde alt, sagen wir so. Ja, naja. Ja. Deswegen würde ich sagen, bevor wir es vergessen oder bevor ich es vergesse, schnell zu den Lecker-Levels, bevor die quasi aus meinem Gehirn heraustropfen sozusagen wieder. Also. Okay. Let's go. Disgusting. Ja. Achso, soll ich machen? Ja, gerne. Also, ich habe grünes Pesto gemacht, aber es hat exakt gar nichts mit dem zu tun, was man so als Pesto werde oder irgendwie im Supermarkt unter grünem Pesto findet oder beim Italiener. Mhm. Ich hatte Grünkohl, tiefgekühlten. Okay, das ist spannend. Und ich wollte ihn irgendwie verarbeiten, aber ich hatte keinen Bock, den so in seiner Grünkohlform zu essen. Und auch irgendwie nicht so Bock auf Grünkohl pur. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Das habe ich jetzt schon mehrfach gemacht und es ist hervorragend. Also ich habe Grünkohl, diesen tiefgefrorenen, angebraten, zusammen mit Erbsen, einer Schalotte, Knoblauch und so einer grünen Chili und manchmal auch so ein paar Champignons. Und da kann man dann noch dazu tun und mitbraten, dünsten, was auch immer, worauf man Lust hat, was man so im Kühlschrank hat. Mhm. Ich bin jetzt bei hauptsächlich grünen Produkten geblieben, weil ich es irgendwie geil fand. Und es ist wirklich lächerlich viel Grünkohl gewesen, weil der genau wie Spinat natürlich weniger wird, wenn man ihn Hitze aussetzt. Mhm. Und diese Masse habe ich dann so ein bisschen anbraten, das für Röstaromen. Und parallel habe ich in so einem Messbecher Avocado gesammelt, da reingemacht. Und dann eingeweichte Cashewkerne, die kann man ja so bis zu 12 Stunden, also mindestens 2-3 Stunden sollte man die schon einweichen, bevor man sie in einer Soße weiterverarbeitet. Eine Handvoll Cashewkerne, einfach eine halbe Avocado ungefähr, man kann auch eine ganze nehmen. Dann extrem viel Olivenöl, mehr als man denkt. Bisschen Hanfsamen, bisschen Leinsamen und dann habe ich Dill genommen, weil ich den noch da hatte und irgendwie Bock drauf hatte. Kumin, Salz, Pfeffer, noch mehr Chili, eine winzige Prise Zimt und dann noch irgendwas Saures, also Apfelessig, Zitronensaft, irgendwie sowas. Und das hat man dann und da kommen dann einfach nur die Sachen, die man angebraten hat, drauf. Und dann habe ich das mit einem Pürierstab püriert und dann noch ein bisschen Nudelwasser dazu. Und dann hatte es Pesto-Form. Und das kann man auch ganz hervorragend einfrieren. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und es schmeckt überhaupt nicht nach den gesunden Sachen, die da drin sind. Und das ist eine hervorragende Möglichkeit, um einfach so Dinge, auf die man vielleicht nicht gerade unbedingt Bock hat, die aber weg müssen, um die zu verwerten und auch um lächerlich viel Gemüse in eine Mahlzeit zu packen. Und einfach unfassbar viel gesunde Sachen. Und ich finde, es schmeckt richtig lecker. Muss man natürlich gucken, worauf hat man so Bock, wie möchte man die Gewürze gewichten, weil das steht und fällt mit Gewürzen selbstverständlich. Klar. Und ich habe das gegessen mit Teigwarenvariationen. Also was ich empfehlen kann, sind Orsos, das sind so griechische Teigwaren, Nudeln im Grunde, so winzige kleine Schiffchen. Ebli, Sonnenweizen, funktioniert auch sehr gut. Oder, um jetzt wieder bei italienischer Pasta zu sein, die Tallini. Also je kleiner die Nudel, desto besser. Okay. Weil desto mehr Oberfläche hast du in dem Gesamtgericht, an dem das Pesto, das extrem deutsche Pesto heften kann. Okay. Aber was auch immer man da hat. Ich habe das jetzt so gegessen und dann habe ich meistens noch ein bisschen Parmesan drüber gemacht und das eine Mal Sprossen, weil mein Freund Sprossen selber gemacht hat, so Radieschensprossen, meine Güte, waren die scharf. Aber es hat auch ganz hervorragend dazu gepasst. Einfach gesunde Sachen draufhauen, so ein bisschen was für die Optik, vielleicht noch ein bisschen rotes Chili-Pulver, so Flocken. Ja. Ja, dann bist du gleich bei Sterneküche tatsächlich, wenn du sowas machst irgendwie. Ne? Wenn du so ein paar Sprossen drauf machst, so schön drapiert und in besonderen Nudelsorte oder so, dann ist direkt so, Sterneküchen-Vibes irgendwie, finde ich. Ja, also man muss auch einfach mal weg von dem, was man kennt im Supermarkt. Man muss sich selbst challengen und sich auch mal was trauen. Mut zu Neuem. Mutig ins Ungewisse. Kulinarische Abenteuer. Ja. Und da kann man so ganz harmlos mit einer Nudelsorte anfangen, die man sonst immer ignoriert. Ja. Und dann auch einfach mal in so ein Pesto, wo ganz viele Dinge drin sind, mit denen man fein ist, irgendwas reinpacken, an das man sich annähern möchte. Also ich finde gerade Nudeln so spannend einfach. So. Ja, da haben wir schon extrem oft drüber gesprochen, auch in diesem Podcast über Nudeln. Haben wir schon drüber gesprochen, dass ich letztens erst einen Podcast gehört habe, wo es darum ging, dass ein Typ eine neue Nudelsorte erfunden hat? Also einfach eine neue Nudelform, so. Hä? Und das darf man einfach so? Das war auch eben, das war witzigerweise auch irgendwie so der Punkt, dass er meinte so, oh Gott, die Leute aus Italien, die werden mich irgendwie kreuzigen dafür, so ungefähr, dass ich jetzt hier eine neue Nudelsorte präsentieren möchte, aber anscheinend wurde es gut angenommen. So. Und anscheinend darf man es einfach so. Wie viel Selbstbewusstsein du haben musst, um dann dich hinzustellen und zu sagen, ich habe jetzt was erfunden und ich will, dass ihr das alle anerkennt und dass ihr jetzt den Namen benutzt oder sowas. Ich habe das jetzt benannt und ich mache das jetzt publik. Das wird mir nie einfallen. Ich wette, wir alle haben schon mal irgendwas aus Versehen erfunden beim Kochen. Ja. Und dann zu sagen, das ist jetzt was, das ist schon beachtlich. Schon beachtlich, ne? Es ist auch gar nicht so, also es ist erst 2021 entstanden, diese neue Pastasorte. Und sie heißt Cascatelli. Und wie schreibt man das? Mit C wahrscheinlich? Ja. C-A-S-C-A-T-E-L-L-I. Cascatelli. Oh, das ist auch so fancy. Ja, ja. Oh. Aber, also ich finde das einfach richtig geil, wie da so eine Wissenschaft draus gemacht wird. Wenn du hier, ich bin jetzt auf Sfoglini-Pasta, die das vertreiben, glaube ich. Und das dann irgendwie so, da sind dann so Schaubilder, warum irgendwie die Form gut ist und warum diese Squiggles da drauf so gut sind, warum das irgendwie gut geeignet ist und so. Das finde ich so absurd irgendwie. Aber auch irgendwie. Give me a break. Ich finde es irgendwie geil. Oh. Ich habe da jetzt. Hier, ich habe jetzt auf Bucatini geklickt. Oder. Pacciatelli heißen die wahrscheinlich. Röhrenförmige Nudeln. Das sind einfach Macaroni in enger. Und dann gibt es hier Radiatori und. Also wirklich. Das ist. Florian, das macht mich fertig. Ich habe auch, natürlich musste ich googeln, wie kleine Nudeln heißen. Und dann war ich auf der Wikipedia-Seite für Nudeln. Und dann gab es so viele Schaubilder, wie was für eine Wissenschaft längliche Nudeln sind. Weißt du, Spaghetti, damit ist es nicht getan. Nein, ne? Nein. Es gibt noch 100 andere Sorten und es gibt allein 1000 unterschiedliche Spaghetti-Varianten. Ja. Oh, es macht mich fertig. Es gefällt mir nicht. Ja, Nudeln sind einfach richtig wild. Es bereitet mir Unwohlsein, körperliches Unwohlsein, das Nudeln. Das ist so simpel, das ist Mehl und ein Ei oder Mehl, Grieß und Wasser. So, keine Ahnung, was genau. Aber pass auf, Christina. Thema, das Unbekannte, sich dem Unbekannten nähern. Oh, ich habe gesehen, vielleicht, was du ins Dokument geschrieben hast, ja. Nein, nein, nicht das. Vorher noch. Ach so. Vielleicht werde ich einfach mal diese Nudeln kaufen und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann essen wir die und dann berichten wir im Podcast danach darüber, wie das war, das die Erlebnis. Die Cascatelli? Ja. Ich muss mich richtig doll zusammenreißen, nicht von Anfang an Hater zu sein. Ja, ja, dann musst du durch. Ich sag nur, vielleicht Zitat, bin ich auch einfach Banausen. Ich sag nur, Zitat, longer cut than most short shapes provides more fork insertion points, improves forkability. Hervorragend. Ich will das nicht. Ich lieb's. Aber zu einer anderen kohlenhydratstärkereichen Frage. Ja. Mein Leckerlevel. Die Knödelfrage. Ja. Oder Klöße, wie man das immer nennen möchte. Ein ganz aktueller Anlass. Ich habe quasi heute Abend Abendessen gemacht. Und es gab ein mariniertes Nicht-Hühnerfilet, also ein veganes. Mhm. Eine Champignon-Zwiebel-Rahmsoße. Und dazu Kartoffelknödel. Ich dachte zuerst, okay, Kartoffelknödel. Das waren halt, also die waren quasi vom Food Saving mehr oder weniger. Das heißt, habe ich nicht selbst gekauft, sondern waren halt da, weil gerettet. Und das waren einfach so Kartoffelknödel, wo es hieß, okay, Topf, also Wasser im Topf aufkochen lassen, dann Hitze ausmachen oder auf 1 oder 2 drehen und dann die Knödel einfach drin ziehen lassen für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Genau. Und dann kam meine Partnerin nach Hause und meinte so, ach so, machst du die Knödel. Ja, okay, ich werde es trotzdem essen, aber ich mache es ja eigentlich anders. Und ich dann so, okay, wie machst du sie denn? Ja, angebraten. So, und da hatte ich mir die Frage gestellt, weil eigentlich für mich Kartoffelknödel immer gekocht werden müssen. So, das ist für mich einfach so die Standard-Darreichungsform. Und die Frage ist jetzt, am I the uncultured person, wenn ich sage, also gebraten war zwar auch lecker, aber ich sehe eher sowas wie Serviettenknödel in gebraten als Kartoffelknödel. Das wollte ich einfach mal dich offen fragen, wie du das siehst. Florian, da gibt es exakt eine richtige Antwort drauf. Also es fängt schon damit an, dass in meiner Welt Klöße und Knödel 2 unterschiedliche Dinge sind. Knödel ist das, was du aus Brötchen machst oder diese Serviettenknödel, dieses ganze bayerische Zeug da oder süddeutsche. Und Klöße sind aus Kartoffeln, entweder halb-halb oder ne, so gemischt, im Grunde aber so Kartoffel mit Stärke. Und die werden gekocht und dann sind es Klöße in ihrer ersten Form. Und wenn diese gekochten Klöße übrig bleiben, aus welchen mir nicht denkbaren Gründen, ja, dann brät man sie am zweiten Tag an. Und das ist der Lebenszyklus eines Kloßes. Okay, verstehe. Eines Kartoffelkloßes. Und wichtig dazu ist auch, in der ersten Form isst man sie herzhaft. also mit einer Pilz-Rahmsoße zum Beispiel. Mhm. Und in der zweiten gebratenen Form süß. Mit wirklich? Zimt und Zucker drüber. Ja. Das ist ja Next Level. Und Butter. Das ist das Einzige, was ich akzeptiere. Und ich weiß das, weil meine Oma mit sehr viel Liebe und extrem viel Arbeit früher immer Klöße gemacht hat, wenn wir zum Essen vorbeigekommen sind. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Klöße ich in meinem Leben schon gegessen habe. Ich bin regelmäßig nochmal in die Küche gegangen, habe mir zum fünften Mal ein Kloß aufgetan. Ich liebe Klöße. Knödel nicht, das ist was anderes, aber Klöße. Spannend. Und es blieb trotzdem immer noch was übrig, wie Omas halt so sind. Und die hat sie mir dann schön in der Tupperbox mitgegeben. Und dann haben wir die am nächsten Tag schön in Butter angebraten und dann Zimt und Zucker drüber gemacht. Aber wichtig, erste Form ist rund. Zweite Form, beim Anbraten schneidet man die runden Klöße in Scheiben natürlich. Mhm. Damit die auch wirklich durchgebraten sind. Und das ist das Einzige, was ich akzeptiere. Okay. Also, da habe ich eine extrem, extrem starke Meinung dazu. Ja, das stimmt. Ja. Also, okay, dann habe ich ja quasi schon vor ein paar begangen, indem ich die Klöße geviertelt habe beim Anbraten jetzt. Also, ich habe sie quasi gekocht und dann nochmal. Das lässt du durchgehen, okay. Also. Mir stellt sich jetzt eher die Frage, wie würde man die denn sonst zubereiten? Also würde man sie erst kochen und dann braten und dann erst essen? Das habe ich gemacht gerade, ja, vorhin. Ja, aber also, oder hättest du sie gar nicht erst kochen dürfen, sondern direkt anbraten? Ich glaube, es wäre das direkt anbraten wäre die korrekte Wahl gewesen. Das sind ja dann quasi Kartoffelpuffer. Ja, aber die waren ja schon fertig, die Knödel, ne? Also es war ja quasi nicht mehr so eine Masse, sondern einfach so schon fest, schon rund geformt und so. Ja. Ja. Ja, also das sind dann Kartoffelpuffer in einem anderen Mahlgrad. Okay. Quasi ja. Chips. Okay. Okay, verstehe. So schnell. Okay. Mhm. Also Chips in Viertelkartoffelform. Quasi. Ja. So ungefähr. Alles klar, verstehe. I guess. Okay, also es war also in deinem Kosmos einfach die undenkbarste Variante, wie man Klöße zubereitet. Ja. Okay, spannend. Nee, verstehe ich nicht. Nee, ja. Also Klöße sind mir heilig. Okay, verstehe. Kann ich nachvollziehen auf eine Art und Weise, ja. Bestimmte Gerichte sind einfach, die müssen einfach so sein, wie man sie kennt. So. Ja. Das muss man sich mal erlauben können, das dann quasi so durchgehen zu lassen. Ja. Und aber dadurch, dass das Leben aus Kompromissen besteht, habe ich dann, wie gesagt, dann die Klöße aus dem Wasser genommen und sie nochmal angebraten. Und es war auch. Hä, aber also dann hast du es ja, also du kannst sie ja nicht entkochen. Also, dann ist ja jetzt eine Form geworden, mit der ihr beide unglücklich seid, oder nicht? Nö, ich glaube, es ging um die Crispiness, glaube ich. Ach so. Ja. Ja, probiert das mal süß, wirklich. Das ist eine Offenbarung, finde ich. Okay. Delicious. Das nächste Mal mache ich dann einfach, oder machen wir einen Kloß mehr und dann wird das so probiert. Sehr gut. Falls ihr an den Hörgeräten da draußen nicht einverstanden seid mit dem, was sowohl Christina als auch ich gesagt haben, oder nur eine von uns, dann kommt in unseren Discord. Wir haben dort auch einen Kanal, der da lautet Leckerlevel, wer hätte es gedacht, wo über Essen diskutiert wird. Ich glaube, die letzte Nachricht ist ein bisschen länger her, aus April, Ende April. Das heißt, ihr habt jetzt quasi die Chance, direkt nach dem Hören dieses Podcasts auf den Link in den Shownotes zu klicken oder auf lostlevels.de oben rechts und eine neue Diskussion zu starten bei Leckerlevel in unserem Discord-Kanal. Und falls ihr sonst noch irgendwelches Feedback habt, könnt ihr es natürlich auch gerne im Discord lassen unter dem Kanal. Wer hätte es gedacht? Feedback. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt diesen Podcast gerne mit euren Freund und oder FeindInnen und lasst uns gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify ein paar Sterne da. Alle unsere Episoden findet ihr auch auf lostlevels.de. Auf Blue Sky gibt es uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wo bist du im Netz unterwegs? Fast überall unter @chrissykills und bei Steady unter exakt diesem Namen mit meinem Newsy. Mhm. Und ja, da so. Gut, sehr schön. Mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird, Z-A-N-D-T-E-R-Bird wie der Vogel. Vielen Dank an dieser Stelle wie immer auch an Pete Lektro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social. Genauso mit Vorteil nämlich heißt auch sein YouTube-Kanal, auf dem sich alles rund um das Thema Pen and Paper Rollenspiel dreht. Auch da gibt es natürlich wie immer den Link in den Shownotes. Wir sagen danke fürs Hören, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.